1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Oh je, fast 4 Minuten Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio und schön, dass ihr auch da seid. Wir haben Freitagnacht und das heißt, wir haben eine offene Themenrunde. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? So, es geht los mit Michaela und Michaela ist 44. Hallo Michaela. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir, Michaela? Ich wollte was erzählen von meinem Leben. Mhm. Und zwar, ich habe 15 Jahre Beziehung hinter mir. Mhm. Und davon waren wir 10 Jahre verheiratet mit meinem Mann. Ja. Und wir hatten ungefähr 13 Jahre keinen Sex. Ach du je. Also ich wusste schon, wo ich geheiratet habe. Und... Aber ich habe dann seit einem Jahr bin ich getrennt. Du bist jetzt seit einem Jahr getrennt? Ich habe das nicht mehr ausgehalten. 13 Jahre kein Sex? Ja. Das heißt also die ganze Ehe über keinen Sex? Nein. Und auch nicht für mich nicht ausreichend Zärtlichkeit. Wie kam das? Warum war das so? Am Anfang, ganz am Anfang war es so, dass mein Mann, der hat bestimmt 7, 8 Knieoperation an jedem Knie gehabt und auch Fieberschübe dadurch. Ja. Und er hat dann gesagt, er fühlt sich nicht mehr so als Mann, er kann mich nicht versorgen. Weil er Knieoperationen hatte, fühlt er sich nicht als Mann? Weil da waren dann Entzündungen in dem Knie und dann hat er bis über 40 Fieber oft gekriegt. Das heißt, er war über eine lange Zeit krank. Einfach, ja, war er so schwach einfach. Wie lange hat denn diese Krankheitsphase angedauert? Also im Grunde ist das fast bis heute noch so. Er hat dann auch wieder gearbeitet zwischendrin, aber dann war er so kaputt vom Arbeiten, da ging auch nichts mehr. Ach ja, das sind aber immer so die Ausreden, ich bin zu kaputt vom Arbeiten. Das kann ja mal vorkommen, vielleicht auch 2, 3 Mal, aber nicht immer. Ja, das Schlimmste war einfach, dass er mit mir nicht drüber reden konnte. Mhm. Also ich bin auch mal so, weil ich bin manisch-depressiv, also ich habe Hochphasen oder Depressionen. Mhm. Und ich bin dann auch bei Psychologen gewesen und habe auch versucht, ihn da mal mitzunehmen. Mhm. Aber im Grunde war er war wie sprachlos bei dem Thema. Er ist mitgegangen, und hat aber nichts gesagt da. Ja, er konnte es einfach nicht sagen. Und das Komische ist noch, dass er früher, also ganz früher, bevor ich ihn kannte, hat er sehr ausschweifend gelebt. Ah, wie war das denn in euren ersten Jahren? War es da auch ausschweifend? Also da war das ganz okay für mich jetzt. Ja. Aber das war halt so vielleicht nur 2 Jahre oder so. Fing es denn dann mit dieser Kniegeschichte an, dass es bergab ging? Ja, weil das war halt durch diese Entzündung, sind eben auch diese Fieberschübe und der Körper war halt sehr geschwächt. Mhm. Glaubst du ihm, dass es daran lag? Ja, also ich denke nicht, dass der zu jemand anders gegangen ist. Mhm. Ich denke einfach, da ist irgendwas in ihm passiert. Und er konnte, wenn er mir das gesagt hätte, richtig, oder? Hat er denn während dieser Zeit, soweit du das weißt, hat er sich selbst befriedigt? Ich denke schon ab und zu mal. Du denkst es, du weißt es nicht. Ja, ich habe ihn mal gefragt, er hat gesagt, ja, mal zum Gucken, ob es noch geht. Hm. Irgendwie. Und das hat mich dann geärgert, weil dann hätte er ja zu mir kommen können. Ja, genau. Da wäre es vielleicht noch besser gegangen. Wie bist du denn damit umgegangen, dass du so lange überhaupt gar keine Sexualität haben konntest? Ja gut, wenn ich jetzt nicht depressiv, also wenn ich depressiv bin, interessiert es mich auch nicht. Mhm. Wenn mir es aber sehr gut geht, dann mache ich es halt selber. Mhm. Ja. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr keine Kinder habt? Nee, aber das ist nicht aus dem Grund, sondern das war von vornherein klar, dass ich keine Kinder, ich wollte nie Kinder eignen. Ja, gut, weil ich bin, seit ich 17 bin, habe ich diese Krankheit. Mhm. Und da war mir das klar, dass ich, ich wollte nie eigene Kinder, aber ich verstehe mich sehr gut mit Kindern. Verstehe. Also in den ersten Jahren hätte es ja noch klappen können, hinterher dann ja gar nicht. So, jetzt bist du aber eine Weile getrennt von ihm. Ja, seit einem Jahr. Die Trennung ging von dir aus? Also das war so, ich war so in der Hochphase und ich war sehr, sehr verliebt in jemand. Mhm. Also ganz, ganz schlimm war das fast schon. Achso, du hast, und während du mit ihm noch zusammen warst, einen anderen Mann kennengelernt? Ja, aber er hat es vorher gewusst, bevor ich jetzt mit dem anderen zusammen war, weil das merkt man ja dann auch, ich wollte es auch nicht verbergen. Mhm. Und dann hat er gesagt, der, wo fremd geht, der zieht aus. Mhm. Und dann bin ich ausgezogen und ist fremd gegangen, wenn man das so nennen will. Ich habe das mehr als Notwehr für mich bezeichnet. Ja, und bist du heute mit dem neuen Mann zusammen? Also wir sind noch zusammen, aber wir werden nicht zusammen leben können. Ja. Der ist auch psychisch sehr angeschlagen und körperlich. Als du dann mit diesem Mann zum ersten Mal nach so vielen Jahren wieder Sex hattest, wie war das? Ja, das war schon gut. Also das wurde dann auch mit der Zeit immer besser, weil er hat auch 2 Jahre keinen Sex gehabt. Mhm. Das war dann auch. Ich war praktisch dann die erste Frau nach 2 Jahren für ihn. Ich habe das jetzt so verstanden, dass diese Kniegeschichte und die damit verbundenen Fiebererkrankungen und Fieberschübe schon etwas sehr Gewichtiges waren für deinen ehemaligen Partner. Aber, aber hinterher war das ja dann ein bisschen besser, als er dann zumindest die Ausrede hatte, er sei zu müde zu arbeiten. Glaubst du denn wirklich, dass es ausschließlich an dieser Erkrankung gelegen hat oder war doch noch irgendwas anderes im Spiel? Also ich habe gespürt, dass er mich von seinem Herzen her, dass er mich liebt. Es kann ja sein, dass er dich zwar geliebt hat, aber dass er dich einfach nicht mehr begehrt hat. Ja, aber er hat auch niemand anders begehrt. Nee, das hängt ja nicht unbedingt miteinander zusammen. Vielleicht war es ein treuer Mensch, aber der keine Lust mehr auf dich hatte, aber weil er treu war, sich auch nirgendwo anders hin orientiert hat. Ich weiß es nicht, ich frage ja nur so. Ja, also soll ich sagen. Da wärst du ja auch keine Schuld dran. Das ist halt im Leben manchmal. Nee, ich habe auch nie jemand anders gehabt in der Zeit. Niemals. Das war erst ganz am Schluss. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deinem Ex-Mann? Ja, also wir können gut miteinander reden. Mhm. Und am Anfang hat er mir gedroht. Das muss ich schon sagen. Weil er hat nie gedacht, weil ich habe das oft, habe ich als gefragt, denkst du mal, ich könnte fremdgehen? Dann sagt er, nee, du machst das nicht. Und dann hast du es doch gemacht. Und dann habe ich es praktisch gemacht und er wusste das aber vorher. Er wusste es. Ich habe gesagt, ich kann so nicht weitermachen und er hat gesagt, das Fremdgehen zieht aus. Hast du denn, das habe ich gar nicht richtig verstanden, hast du, bevor du fremdgegangen bist, hast du ihm vorher gesagt, ich gehe jetzt fremd? Nicht so deutlich, aber ich habe gesagt, ich kann so nicht weitermachen wie bisher. Und er hat es ja gespürt, dass da jemand ist, weil dann habe ich mich ja auch verändert. Und dann hast du es ihm schon gesagt? Also er hat es schon gewusst. Nicht direkt, aber er hat es dann gewusst. Ja. So, nun ist diese Zeit vorbei. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, das Problem ist, ich war da ziemlich in der Hochphase in der Zeit, wo ich den Mann kennengelernt habe. Und das Problem ist einfach, ich dachte, ich könnte neu anfangen, aber es geht nicht. Also liegt das an deiner Erkrankung oder liegt das vielleicht auch daran, dass das eben nicht der richtige Mann ist? Wahrscheinlich an beidem. Mhm. Und ich habe da auch eine Zeit lang einen Job gehabt und da ging es mir sehr gut. Und jetzt habe ich wieder nichts und jetzt geht es mir wieder sehr schlecht. Mhm. Bist du denn in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Ich bin jetzt wieder auf der Suche nach jemand. Also ich habe nur Neurologe, wo ich Tabletten muss ich nehmen, auf jeden Fall. Ja. Das muss ich einfach, sonst geht's nicht. Und ja, ich suche jetzt wieder jemand. Genau, das wäre ja wahrscheinlich auch ratsam, das zu machen. Ja, auf jeden dich Fall. Auch so seelisch, psychisch zu stabilisieren. Ja, das stimmt schon. Also, das bedeutet, mit dem neuen Mann läuft das so mehr schlecht als recht, aber es wird keine neue große Beziehung werden. Nee, und ich war so verliebt, das war schon echt nicht mehr normal. Das war unnormal? Ich, Ja, ich wollte diesen Mann unbedingt haben. Aber sei doch froh, dass du diese Erfahrung gemacht hast, des wieder mal Verliebtseins. Wenn es dann jetzt auch nicht zu der lang anhaltenden Liebe wird, dann soll es nicht sein. Aber du hast dieses Verliebtsein doch nach vielen Jahren wieder erlebt. Das ist so toll. Ja, das war schon toll. Das ist doch super. Und auch so, wie er im Bett ist, ist er so, ja, wenn ich denke, wenn er so im Leben wäre, dann wäre es super. Ja. Ja. Michaela, ich möchte, dass meine Psychologin dich noch ein bisschen berät bezüglich einer neuen Therapie, was du da wie klug anfangen könntest. Ja, okay, danke. Das sollst du machen, finde ich auf jeden Fall. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass du so aus dieser alten Geschichte raus bist, weil du da sicherlich sehr unglücklich warst. Ja, vielleicht nicht mal so unglücklich, aber es hat halt sehr viel gefehlt. Mhm. Und das Problem, was ich denke, wenn er mir ein Stück entgegengekommen wäre, was jetzt Sexualität angeht, der hätte alles gewusst, was man machen könnte, auch ohne jetzt vielleicht das ganz direkt. Aber ist auch wieder so ein Beispiel, wo der Partner den Mund nicht aufmacht, ne, und das nicht richtig erklärt, warum. Wenn er das getan hätte, vielleicht hätte es geholfen. Ja, ich denke, geliebt hat er mich schon, das glaube ich schon, aber eben nicht so genug, wie ich gebraucht hätte. Ne? Ja. So, liebe Michaela, wünsche ich dir für die Zukunft dennoch sehr viel Liebe, so wie du sie brauchst, dass es dir gut geht. Und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt gleich an und dann könnt ihr alles weitere in Sachen psychologischer Beratung besprechen. Ja, okay. Und schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und ich sage herzlich willkommen zu Sabine. Und Sabine ist 43. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Domian. Sabine, du klingst aber weit weg. Ja, ich komme aus dem hohen Norden. Na, so weit ist es dann ja auch nicht. Um was geht's denn, Sabine? Ja, der Grund des Anrufes ist, mein Lebensgefährte liegt im Sterben. Mhm. Er hat Krebs im Endstadium, er hat Gallenblasenkrebs, beziehungsweise Leberkrebs. Er hat aber nie getrunken. Ja. Wie alt ist dein Partner? 53. 53. Und wie lange wart ihr zusammen? 8 Jahre. Ja. Und ich muss sagen, der Mann, der hat so gekämpft. Der hat so gekämpft, das gibt's gar nicht. Wie lange ist er denn jetzt schon erkrankt? Am 20. April wird's 1 Jahr. Mhm. Erzähl mal, wie er gekämpft hat. Ja, es ist so, er ging zur Chemo. Kam wieder und wir sind schwimmen gegangen. Mhm. Als wenn nichts im Badesee, als wenn nichts ist. Mhm. Er hat gesagt immer zu mir, ich nehme es hin wie eine Grippe. Mhm. Ich kann da doch nichts dran ändern und ist auch immer jede Woche zur Chemo gegangen. Und wie ist denn diese Erkrankung überhaupt aufgefallen? Ja, er kam von der Arbeit und hatte Magenschmerzen. Mhm. Und ist dann auch zu seinem Hausarzt und der Hausarzt hat ihn gleich weiter überwiesen in eine Klinik. Mhm, und da haben sie einen Hirnspinnen gehabt und dann hieß es erst, er würde Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Mhm. So, das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt, weil das wäre noch schlimmer gewesen. Mhm. So, dann haben sie ihn sämtliche Untersuchungen gemacht und so weiter und ja, dann haben sie gesagt zu ihm, ja, er hätte vielleicht 3 Monate, er kann aber auch 9 Jahre haben. Achso, und dann wurde diagnostiziert, dass die Leber. Nee, da noch nicht. Da noch nicht, achso. Das war noch ein ganz anderes Krankenhaus. Dann wurde er wieder in ein anderes Krankenhaus überwiesen, was in Ortsnähe ist. Und da haben sie dann alles genau untersucht. Und da haben sie festgestellt halt, dass es, wie nennt das, Karzinom? Karzinom. Karzinom, genau. Zwischen der Gallenblase und Leber, also so dazwischen. Ist er noch operiert worden dann? Nein, gar nicht. Die haben von Anfang an gesagt, es ist ein Aggressiver. Hm. Dann haben sie ihn die Chemo gemacht und auch so eine schwere Chemo, die so auf die Nerven geht. Und trotzdem konnte er, wenn das so eine schwere Chemotherapie war, konnte er baden gehen danach? Ja. Das ist ja erstaunlich. Manche Leute sind ja ganz, ganz erschöpft. Richtig, das hat er mir auch erzählt, was er da so gesehen hat. Und drüber weggegangen, jetzt bis zur letzten Chemo, sogar noch Auto gefahren. Also keine Operation. Wie viele Chemotherapien hat er bekommen jetzt in diesem Jahr? Ich glaube, ein Paket hat 30. Ja. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube 30. Doch, und danach wurde wieder eine neue Chemo angesetzt, weil die erste, die hatte den schon verkleinert ein bisschen. Der war schon ein bisschen geschrumpft. So, aber dann noch einmal hieß es, er hat gestreut. Das ist dann schon immer eine schlimme Diagnose, wenn man das dann zu hören bekommt. Oh, schlimm, ja. Wann war euch denn klar, so im Laufe des letzten Jahres, es gibt keine Rettung mehr? Eigentlich, er sagte, wir haben viel geredet und er sagte, mir ist eigentlich klar, dass ich mich mit dem Tod jetzt auseinandersetzen muss. Und hat auch so gesagt, wir machen das Beste draus. Aber es gab da sicher noch eine Phase, wo man voller Hoffnung war, dass es vielleicht ganz besiegt werden könnte. Wann war diese Hoffnung weg? Vor 6 Wochen. Vor 6 Wochen. Ja. Ist ihm klar, dass es jetzt zu Ende geht? Jetzt, ja. Er liegt in einem Krankenhaus? Ja. Erst vor 4 Wochen hat er angefangen zu fiebern, so schlimm. Und da habe ich den Arzt gerufen und dann sind wir gleich mit ihm zum Krankenhaus hin. Und da haben sie ihn eine Entzündung an der Leber gehabt. Und da hatten sie Antibiotika gegeben, sodass das Fieber wieder runterging. Und da haben sie auch gesagt, also die geben ihn, also wenn wir so sagen, also er liegt gleich aufs Einzelzimmer und ne. Wie lange haben die Ärzte ihm denn jetzt noch gegeben? Die haben uns gar nichts gegeben, gar keine Zeit. Ja, das ist natürlich auch sehr schwierig für manche Ärzte oder für Ärzte zu sagen in manchen Fällen. Wie ist denn sein Zustand? Du warst heute bei ihm? Natürlich. Wie war es heute? Also, er schläft sehr viel. Er nimmt dich aber noch wahr und erkennt dich? Ja, das ist es ja. Er ist geistig ganz klar. Hat er Schmerzen? Gar nicht, nein. Nein. Und er schläft viel? Er schläft viel und ist natürlich durch die ganz gelb, ne? Ganz gelb. Durch die Leber und Galle. Das ist so, die hatten ja noch Stents gesetzt, dass die Gallenflüssigkeit abfließt. Ja, ja. Das heißt, das sind so kleine Röhrchen, die man in den Bauch einführt, ne? Ja. Richtig, ja. Wie oft und wie lange bist du dann bei ihm? Also ich bin, ich mache eine halbe Schicht, weil ich muss arbeiten. Ich arbeite im Schichtdienst. Ja. Und habe mich so eingerichtet, dass ich immer vormittags bei ihm bin. So gleich miteinander, also so, wo er noch essen konnte, gefrühstückt. Ja. Und wo er jetzt so schlecht dran ist, schon kann man da noch sprechen? Geht das? Ganz wenig, nein, nur das Nötigste. Ja. Ganz wenig. Also da ist kein richtiges so, kann ich nicht sagen, nein. Also ich höre eher zu, wenn er mal was erzählt. Nur er wird ja so leise jetzt. Ja. Hast du nicht, wenn du jetzt heute so abends zu Hause bist, hast du nicht immer Angst, dass das Telefon klingelt? Ja, natürlich. Ja. Ich habe 3 Telefone neben mir liegen. Ganz schrecklich. Wie geht es dir denn jetzt in der schlimmen Zeit? Ich muss sagen, als ich ihn ja vor 4 Wochen ins Krankenhaus gebracht haben, da bin ich zum Arzt und habe mich erstmal krank schreiben lassen. Aber da habe ich gemerkt, dass zu Hause, das wird noch schlimmer. Und dann habe ich mit der Firma geredet und die haben mir das dann so eingerichtet, dass ich dann die Spätschichten machen kann, damit ich immer vormittags bei ihm sein darf. Also von morgens 8 bis dann mittags 1, 2. Ja, was arbeitest du denn? Bin Verkäuferin. Verkäuferin. Einzelhandel. Kannst du denn jetzt am Wochenende jeden Tag bei ihm sein oder musst du morgen auch arbeiten? Ich muss morgen auch arbeiten, ja. Aber auch so wieder in die Spät. Habt ihr denn jetzt in den letzten Wochen, als er vielleicht auch noch ein bisschen besser sprechen konnte, noch so etwas Abschließendes, Entscheidendes besprochen, jetzt in Anbetracht so dessen, dass die Zeit allmählich zu Ende geht? Ja, er hat zu mir jetzt im Krankenhaus gesagt, ich soll gut auf mich aufpassen und sowas halt, ne? Und das, worauf ich achten soll, was alles für Gefahren sein können und ja. Hat ihm das ein Arzt ganz klar gesagt vor einigen Wochen? Ja, ich war da sogar mit bei. Ja. Die Ärzte, Chefarzt und Oberärztin waren im Zimmer und die haben dann gesagt, ja, können wir was für sie tun? Wir können sie medizinisch ja nun nicht weiter unterstützen, wohl betreuen. Wie hat er das aufgefasst, dass es keine Rettung mehr gibt? Da hat er gesagt, ich dachte, das mit dem Stand, das läuft jetzt ab. Das geht jetzt wieder. Das Gelbe geht zurück und es geht weiter. Ach so. Und da haben sie gesagt, nein. Das Problem liegt nicht an den Gallengängen, sondern an dem großen Tumor. Also da war noch eine Hoffnung gewesen. Die aber richtig noch, ja. Und dann, wie hat er sich dann gezeigt? Natürlich war er erstmal sehr traurig und ganz weit hin davon, ja. Habt ihr zusammen auch geweint schon? Ja, ja, haben wir, ja. Ganz viel, ja. 8 Jahre seid ihr zusammen. Ja, und eine ganz wunderschöne Beziehung. Also sowas habe ich mein Leben noch nicht erlebt. Da hat wirklich ja dieses Seelenverwandt, sagt man ja auch, ne? Das sagt man. Ja. Jetzt lebst du wahrscheinlich auch in einer höchsten Anspannung und hast Angst vor jedem Tag, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, natürlich. Hast du irgendwas geplant, was du tun wirst, wenn dein Freund verstirbt? Wie das alles dann organisiert wird und so, oder möchtest du davon noch gar nichts jetzt so wissen? Ja, natürlich. Er möchte halt so, wie er auch war, beerdigt werden. Das möchte er so? So in Jeans, wie er halt ist. War so. Was heißt das? Er möchte keinen Anzug anhaben, sondern einfach, er ist ein ganz lockerer Mensch gewesen. Und auch offen, weltoffen so. Ach so, also es ist entschieden oder darüber habt ihr gesprochen? Das ist klar, das ist auch mit der Familie, weil ich habe da ja nun nicht den letzten, da kann ich ja nun nicht sagen, da kommen ja dann noch die Schwester die und so. Hat er Kinder? Eine Tochter. Ja. Und ist die Tochter auch oft bei ihm? Natürlich, ja, immer. Also ist ein gutes Verhältnis, ist da? Alles. Ja. Also die Familie, das ist einzig. Also sowas habe ich auch, wie gesagt, sowas kenne ich selber von meiner Seite ja nicht. Das ist dann ja tröstlich in einer solchen Situation. Das ist ja nicht unbedingt der Normalfall. Viele sind dann ja auch alleine und umso schwieriger ist das alles. Hast du Angst vor all dem, was auf dich zukommt? Ja, ich habe wirklich Angst, weil jetzt ist zum Beispiel heute entschieden worden, dass er verlegt wird in ein anderes Haus, was intensiv, also kein Hospiz, aber es ist auch eine Pflegeeinrichtung, die intensiver auf Menschen, das ist ja kein Akutkrankenhaus, sondern ist das intensiver, sagten sie uns. Ja, ist das so eine Art Palliativstation? Richtig, ja. Ich kam nicht drauf. Das ist aber sehr gut, wenn er da hinkommt. Dort werden die Menschen immer gut und sehr würdevoll betreut. Man kümmert sich immer darum, dass die Menschen keine Schmerzen haben und geht wirklich mit einem so schwer kranken oder sterbenden Menschen in einer sehr achtungsvollen Weise um. Also es ist gut, wenn er dorthin verlegt wird. Das ist gut. Hast du dir jetzt für die letzten Tage, wenn es vielleicht denn nur noch Tage sind, ich weiß es ja nicht, hast du dir da noch irgendwas vorgenommen, was du ihm sagen möchtest? Oder? Ja, ich hatte mich jetzt erst, es war gestern, hatte ich so zu ihm gesagt, hatte ich geweint und da sagte ich, dass ich mich unheimlich bedanken möchte bei dir, dass für diese 8 wunderschönen Jahre und das, was wir alles erlebt haben und unser Türkei-Urlaub letztes Jahr noch im Oktober, wo er schon krank war. Und das hast du zu ihm gesagt? Ja. Das ist gut. Du musst alles sagen, was du noch sagen möchtest, ganz ganz schnell, damit er das noch alles wahrnimmt. Und das ist für ihn in seiner schweren Zeit eine große Freude jetzt. Und das hilft ihm auch in der Situation, wenn er nochmal sowas Nettes und Gutes gesagt bekommt von dem Menschen, den er so liebt. Das musst du machen. Das mache ich auch noch. Also da kommt noch mehr, was ich dann mache. Weil manchmal dann sitze ich auch da und kann gar nichts sagen. Weil ja, aber du bist da und das weiß er. Und das ist wichtig. Er schläft. Und manchmal streichle ich ihn die Wange. Und aber er wird ja immer weniger. Ne? Es ist ja, er war ein Mann von 130 Kilo sozusagen. Und er hängt da an so einer Tüte, sagt man so. Sabine, jetzt wünsche ich dir für die nächsten Tage und für die vielleicht nächsten Wochen, man weiß es ja nicht, wünsche ich viel Kraft. Und für deinem Freund wünsche ich das natürlich auch. Und ich wünsche ihm, dass er friedlich sterben kann. Ja. Und dass er keine Schmerzen hat. Aber das wird er nicht haben, wenn er dort auf einer solchen Station ist. Das ist gut. Von Herzen alles Gute für euch beide und viel Kraft für dich. Dankeschön, Domian, die brauche ich auch. Ja. Und dann habe ich noch eine Bitte. Ja. Könnte ich von dir ein Autogramm bekommen? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an und dann sagst du uns die Adresse. Mhm. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ne? Tschüss. Ein Uhr 28 haben wir und hier ist noch eine Sabine und die ist 55. Hallo Sabine. Ja, hallo Domian. Hallo Sabine. Was ist denn dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, ich muss sagen, also möchte erstmal sagen, wenn ich das sonst so höre und jetzt gerade eben wieder, dann ist mein Thema eigentlich ein Peanut dagegen. Aber so ist das hier in dieser Sendung. Hier kommen alle Themen zur Sprache und das ist dann auch absolut okay und wichtig, was du zu sagen hast. Also legen wir los. Gut. Also ich bin seelisch krank und ich habe also das Borderline-Syndrom und ich habe über 20 Jahre Neuroleptika genommen. Mhm. Also starke und, Medikamente für die Psyche. Ja, so ja gegen Psychosen und andere, die mich so ein bisschen einfach nur so ein bisschen in Watte packen sollten, damit ich nicht alles so schlimm nehme irgendwie. Ne? Ja. Und dann fing 1998, 99 fing es an, dass ich mit dem Fuß mit einmal so einen Schlenker machen musste. Mhm. Immer mit dem rechten Fuß, es ging nicht anders, mir tat nichts weh oder so. Ich musste einen Schlenker machen. Mhm. Und das war mir furchtbar peinlich und ich bin zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ja, ich weiß das auch nicht, was das ist, kann dir zwar Einlagen geben, mehr weiß ich auch nicht. Und dann ich habe es auch vertuscht und so versucht, ja, irgendwie soll keiner merken. Und dann hörte das auch wieder auf, aber dann musste ich mich mit einmal immer nach vorne beugen. Mhm. Immer nach vorne beugen. War ein Druck im Rücken, ich muss mich nach vorne beugen. Das klingt ja so, als wären es die ersten Anzeichen einer schweren Erkrankung. Ja, eben. Und, welche Erkrankung ist das? Es hat richtig lange gedauert, ich muss dazu sagen, ich bin schon in einem Heim wegen meiner psychischen Erkrankung, aber ich bin trotzdem von Arzt zu Arzt gerannt, immer zu Orthopäden. Mhm. Die haben immer gesagt, sie müssen zum Neurologen und dann, was hat man denn dann? Man hat immer nur gesagt, das ist psychisch. Ja, aber das war nicht psychisch. Wohl nicht nur, ich weiß es nicht genau, also dann vor 2 Jahren, also nach 8 Jahren, habe ich bei meiner Psychiaterin Druck gemacht, also ich halte das nicht mehr aus, ich muss inzwischen am Rollator laufen, damit mein Rücken nicht ganz kaputt geht, der mich hochhält, ne? Weil ich mich richtig, ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich kann quasi, wenn ich ohne Rollator laufe, fast nur noch immer so im rechten Winkel laufen. Ach, so gebeugt. Ja, auch weil ich irgendwann aufgegeben habe, irgendwann diesen Druck. Was hat man denn nun rausgefunden, was du hast? Ja, eben nicht richtig. Also ein super Neurologe, zu dem ich dann geschickt wurde, ich war schon vorher bei etlichen, der hat gesagt, der hat mich also 3 Minuten gesehen im Krankenhaus und hat gesagt, nehmen Sie Neuroleptika? Ich sag ja. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine Folgeerkrankung, Sie haben tardive Dystonie. Sie machen Bewegungen, die Sie nicht steuern können vom Gehirn aus. Als Folgewirkung von Neuroleptika. Ja, ja. Und ich wusste von dieser Krankheit. Man liest das im Beipackzettel. Ich habe immer gefragt, kann sowas kommen? Mhm. Ich habe auch ganz selten mal Menschen gesehen, die diese Bewegungen mit dem Mund machen. Und das ist furchtbar schrecklich peinlich. Mhm. Dann muss man diese Bewegung machen. Und der Neurologe hat gesagt, sie machen diese Bewegung auch schon ein bisschen. Ich das heißt, kaum du, hast, gesehen. Du hast ja diese starken Medikamente auch nun sehr, sehr lange eingenommen. Und ja, weil ich es nicht anders wusste. Ist klar, ist klar. Ja. Die Ärzte, die dich jetzt heute betreuen, bestätigen die das? Also nachdem die Psychiaterin die das eigentlich nicht erkannt hatte und die ist auch Neurologin, mich zu dem hingeschickt hat und der jetzt dann zu ihr gesagt, wieder zurückgeschrieben hat, ja, das ist so, da steht sie dahinter und sagt auch, sie müssen unbedingt die Neuroleptika absetzen, das habe ich auch gemacht. Aber dann geht es dir seelisch doch wieder schlechter, oder? Es geht, also nach so ja, viel, also wenn man nach so vielen Jahren diese Medikamente dann absetzt, wie geht es einem denn dann? Wie geht es dir seelisch? Ja, ich habe sehr viel Angst, ne? Also es geht, ich habe diese Tabletten werden hauptsächlich in erster Linie eingesetzt gegen so Wahnvorstellungen, ne? Mhm. Wahngedanken oder so. Und ich kenne viele Menschen hier um mich herum, die das haben. Aber hast du ich denn hab jetzt, das nicht. Hast du nicht? Also das ist ja interessant. Du setzt die Medikamente ab und hast diese Wahnvorstellungen nicht, gegen die Medikamente eigentlich waren. Ja, das heißt, du hättest also es ist so, du hast mich jetzt falsch verstanden. Die Medikamente werden zweigleisig in erster Linie gegen sowas, aber auch in zweiter Linie, damit psychisch Kranke überhaupt etwas so in Watte gepackt werden. Ja, ich verstehe schon. Aber auf jeden Fall hast du keine. Das war bei mir der Grund. Du hast keine du hast jetzt keine Wahnvorstellung. Nein, aber ich habe fürchterlich Angst, zum Beispiel die zu kriegen. Und es ist auch so, dass meine Psychiaterin oder auch die Leute, ich lebe hier in einer Einrichtung, sagen, ja, du bist da so ein Mensch für, das kann kommen. Mhm. Ne? Und da habe ich ganz, ganz arge Ängste. Aber noch viel schlimmer ist, also das, ich habe mir dann gesagt, ich habe dann zu meinen Mitarbeitern hier im Heim gesagt, wenn ich so ganz hoch bin, so ganz hysterisch, ich kann leider richtig hysterisch werden und das sage ich jetzt als Fachausdruck. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, das müsst ihr mein Neuroleptikum sein. Also irgendwie versuchen mir zu helfen, dass ich runterkomme ohne das Medikament und das machen. Besteht denn die Hoffnung, wenn nachdem du die Medikamente jetzt abgesetzt hast, wie lange eigentlich jetzt abgesetzt schon? 2 Jahre. Ungefähr. Ach, schon 2 Jahre? Mhm, ja. Schon 2 Jahre? Ja. Und es geht so einigermaßen. Es geht so einigermaßen. Das ist ja schon interessant. Man braucht gar nicht unbedingt sagen, dass mir es schlechter ging oder so. Hättest du es ja vorher vielleicht auch gar nicht nehmen müssen. Wahrscheinlich nicht, ja. Das ist ja auch wieder ein interessanter Fall. Ja. Aber wenn man die Medikamente jetzt abgesetzt hat, besteht denn die Chance, dass sich das mit dem Rücken wieder etwas verbessert? Also das ist noch so eine ganz komische Sache. Also ich war bei dem Neurologen, der das diagnostiziert hat, mit dem konnte ich immer ganz wenig sprechen. Der hat immer alles Mögliche, es war ein Professor, also nur Neurologe, nicht Psychiater. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich möchte mal mit Ihnen sprechen. Der hat immer nur mit dem Oberarzt gesprochen und so. Und ich konnte nicht mit ihm richtig sprechen, während ich dort sogar 14 Tage in der Klinik war. Mhm. Es waren ziemlich ein bisschen schwierige Umstände in der Klinik. Visiten fielen dauernd aus und ich hatte jede Menge Fragen. Mhm. Und ich konnte ihn nicht richtig. Und dann bin ich später nochmal, als ich entlassen wurde, ambulant hingegangen. Hast du denn den Eindruck, dass es dir körperlich besser geht? Ja, also der Druck ist nicht mehr so da. Das ist ja auch gut. Ja, der Druck ist nicht mehr so da, aber trotzdem kann ich mich nicht aufrichten. Ich kriege es irgendwie nicht hin. Mhm. Und es scheint so ein Zwischending zwischen psychisch zu sein und von den Medikamenten. Es ist vielleicht auch psychisch, dass ich ein schweres Paket trage oder so ein seelisches. Sabine, ich möchte mal meine Zuschauer und Zuhörer fragen, ob jemand vielleicht in diesem Bereich Erfahrungen hat. Ja, genau. Deshalb rufe ich an. Genau, derjenige möge sich bitte bei uns melden und wir würden den Kontakt zu dir herstellen. Ja, das ist ja nun ein sehr spezieller Fall, aber vielleicht hat der eine oder andere ein Wissen, das er an dich weitergeben kann. Also ich versuche viel durch Krankengymnastik halt, aber es ist irgendwie alles so wenig. Ja, und ja. Die Krankheit heißt tardive Dystonie. Genau, also wer da jetzt irgendwie was mit zu tun hatte, der wird das jetzt sofort verstanden haben. Genau. Es gibt ganz viele Dystonien, das sind eigentlich Muskelkrankheiten. Mhm. Aber das kann ich dir sehr gerne anbieten. Deshalb rufe ich auch an. Genau. Also hoffen wir mal, dass jemand zugehört hat. Und dann stellen wir den Kontakt her zu dir. Mhm. Gut. Ich wünsche es dir sehr, dass wir dir weiterhelfen können und natürlich wünsche ich dir auch von Herzen alles Gute. Ja, danke. Und wir melden uns bei dir. Okay. Gut. Alles Liebe, alles Gute, Sabine. Ja, tschüss. Und hier ist Felix. Felix ist 24. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Domian. Schön, mal mit dir zu sprechen. Ja, sehr nett. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um die Liebe, eine Beziehung ohne Sex. Hey, das hatten wir ja schon mal gerade so ein bisschen. Um die Liebe und eine Beziehung ohne Sex. Genau. Ich bin in einer Beziehung mit einer Frau, die ist 20. Was? Die ist 20? Die ist 20. Die ist 20. Und wie lange bist du in der Beziehung? 2,5 Jahre jetzt. Und es gibt gar keinen Sex? Es gibt seit einem Jahr circa gar keinen Sex. Und ich glaube, in den 2,5 Jahren insgesamt 5-mal vielleicht. Ach. Am Anfang, da hat es öfter mal geklappt, aber jetzt gar nicht mehr. deine Vermutung, woran liegt das? Wir reden nicht über unsere Bedürfnisse, wir reden nicht über das, was wir wollen. Und ich glaube, weil es jetzt so lange nicht geklappt hat, sind wir mehr wie Bruder und Schwester, wie beste Freunde mittlerweile. Du hättest das Bedürfnis? Ja, auf jeden Fall. Also nein, nicht mehr mit ihr. Nicht mehr mit ihr? Nicht mehr mit ihr. Also so, wir sind anders wie eine gute Freundin und ein Freund mittlerweile. Hat dir denn der Sex früher mit deiner Freundin Spaß gemacht? Nein, es war nicht so richtig. Ach so. Nicht so richtig. Von Anfang an war das nicht so der Bringer. Ja, genau. Ich muss dazu sagen, was mich immer wieder stutzig macht oder was mir den Kopf zerbricht. Ich hatte davor schon mal eine 2,5-jährige Beziehung und da lief das genauso ab. Mhm. Also auch da hatte ich dann, glaube ich, die letzten 1,5 Jahre in der Beziehung gar keinen Sex mehr. Hast du denn Sehnsucht nach Sex? Das hast du schon. Das habe ich schon. Ich hole mir auch Sex. Wo holst du dir Sex? Ich gebe hier und da Geld für Sex aus. Ach so, du gehst zu Prostituierten? Ja, das ist mir immer am einfachsten. Wie oft passiert das? So alle 2, 2,5 Monate, 3 Monate. Mhm. Das sind immer andere Frauen. Das ist meistens dann, wenn ich abends mit Freunden unterwegs bin, dann gehen wir ein Trinken und dann passiert das oft. Ich gehe davon aus, dass das streng geheim dann läuft. Deine Freundin weiß das nicht? Nein. Ich möchte nicht, dass sie das erfährt. Ich möchte ihr nicht wehtun. Warum? Das hört sich jetzt egoistisch an, aber ich möchte ihr nicht wehtun. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Wehtun. Einerseits willst du ihr nicht wehtun, andererseits betrügst du sie und belügst sie. Ja, klar. Frage. Ist, ja. Warum bist du mit dieser Frau als Paar noch zusammen? Weil es die Bequemlichkeit der Routine ist. Das ist natürlich eine niederschmetternde Antwort, finde ich. Ja, es ist einfach die Bequemlichkeit, das Gemütliche, das Vertraute. Aber damit will ich mich jetzt nicht abfinden mit der Antwort. Es ist am einfachsten, das rede ich mir ein. Naja, das kann schon sein. Ich finde deine Ehrlichkeit zumindest bemerkenswert, dass du so klar sagst. Die meisten reden sich dann irgendwie drumherum und ich liebe und liebe sie. Das wirst du wahrscheinlich auch, aber auf platonische Art und Weise. Ja, genau. Also wir sehen uns halt noch jeden dritten Tag. Wir schlafen auch noch zusammen im gleichen Bett, aber tut dann nichts mehr. Und wie ist es mit Zärtlichkeiten? Ja, weniger. Auch weniger? Also kuscheln, alles, streicheln? Alles weniger. Es ist weniger. Es ist mehr, als wenn man mit der besten Freundin ins Bett geht. Sie ist so alt wie du? Wahrscheinlich irgendwie so ungefähr? Ja, sie ist etwas jünger. Sie ist 20. Achso, 20, genau, hast du gerade gesagt. Ja, 20 Jahre. Genau. Und da leben zu zweit... Was halt immer wieder stutzig macht, ist, dass ich das halt schon mal in einer Beziehung hatte. Ich verlange von den Frauen keinen außergewöhnlichen Sex. Ich bin kein abnormaler Mann, kein abnormaler Mensch. Dass das jetzt das zweite Mal schon ist. Kann ich jetzt auch nicht so sagen, denn komisch ist, dass du dir eine Frau aussuchst, die dich von Anfang an offensichtlich gar nicht sexuell so sehr anspricht, wenn du erzählst, dass es schon am Anfang gar nicht so doll war. Also sie spricht mich schon sehr sexuell an. Sie hat einen tollen Körper. Es ist einfach, also ich muss sagen, mit dieser Frau war ich vorher, oder mit diesem Mädchen, sie war 2 Jahre lang meine beste Freundin vor der Beziehung. Mhm. Und dann irgendwann wurde dann aus der besten Freundschaft eine Beziehung. Mhm. Jetzt ist aus der Beziehung wieder mehr eine Freundschaft geworden. Wie wär's denn mit der Idee, wenn du ihr sagen würdest, wir machen jetzt aus unserer Beziehung wieder eine beste Freundschaft? Das ist eine gute Idee. Es ist nur die Sache, aus einer Beziehung eine Freundschaft zu machen, das ist in der Regel schwer. Als getan, ne? Ja. Also das mit der Bequemlichkeit lasse ich nicht gelten. Mhm. Das kannst du mir als 24-jähriger junger Kerl nicht sagen. Ja. Da muss mehr Wind in dein Leben. Ja, das glaube ich. Ja, absolut. Ich bin vor einem halben Jahr, da habe ich den großen Schritt getan. Ich bin ihr nachgezogen. Also wir sind einmal fast quer durch Deutschland gezogen. Ja. Das habe ich für sie gemacht, aber ich habe gedacht, ein neues Leben mit ihr aufbauen in einer anderen Stadt. Aber auch da ist dann nichts passiert. Das ist ja Wahnsinn. Extra dann auch noch einen Umzug in Kauf genommen, in eine andere Stadt zu gehen, und da leben 2 junge Leute nebeneinander. Die reden nicht mal darüber, das ist ja auch schon irre. Ja, wir haben es versucht, aber aus dem reden wir dann wieder nicht. Sie fragt dich gar nicht, was du mit deiner sexuellen Sehnsucht machst? Nein. Und du fragst sie auch nicht, was sie mit ihrer sexuellen Sehnsucht macht? Nein. Wahrscheinlich haben beide Angst, von dem anderen enttäuscht zu werden. Da muss jetzt aber was passieren, Felix. Da appelliere ich aber jetzt wirklich auch an deinen Mut, da klare Verhältnisse in deinem Leben zu schaffen. So lebt es sich nicht gut. So lebt es, weil wenn du die Frau auch, ich höre so daraus, dass du sie schon sehr schätzt und respektierst und nett findest und so weiter. Da kann man nicht in so einer verschachtelten Lügenwelt auch leben, dass du zur Prostituierten gehst und das ist alles nicht gut. Da kannst du dir gar nicht richtig in den Spiegel schauen. Viele Freunde von mir sagen, mach eine Beziehungspause, mach Schluss, jetzt sei doch mal ein Mann, jetzt trag doch mal deine Eier nach außen. Und ich kann auch bei Freunden immer einen leichten Rat geben, aber selber. Ne? Ist klar, aber ich glaube, man muss es dann irgendwann so oft gehört haben von der Außenwelt, bis man es dann endlich auch kapiert. Beziehungspause ist auch Quatsch, das ist auch wieder so eine halbgarne Sache. Das Ding ist als Beziehung, glaube ich, so wie du es mir gerade geschildert hast, ist durch. Da lässt sich auch nichts mehr machen. Dann müssen die Karten neu gemischt werden. Dann kannst du vielleicht, hast du denn so einen besonderen Spaß auch an Prostituierten? Nein. Das ist einfach auch am einfachsten. Also das kann sein, wenn du frei bist, wenn ihr getrennt seid, dass du dann auch wieder andere Wege gehst. Ja. Das wäre doch schon. Ich habe aber kein Interesse daran, andere Mädchen jetzt kennenzulernen. Weil das Ganze wird es dann noch komplizierter machen. So ist es am einfachsten. Was machst du beruflich? Ich bin Altenpfleger. Du bist Altenpfleger? Ja, ich bin Altenpfleger. Sehr gut. Felix, wir sind uns eigentlich einig. Du musst was ändern. So kannst du nicht weiterleben. Ja, hast du recht. Du musst ein Vorbild für dich selbst sein. Das ist nicht gut so. Alles klar. Und ich finde, es fordert auch der Respekt vor der anderen Person, dass man, wenn man in solch eine Lage gekommen ist, dass man ehrlich ist, auch wenn das vielleicht zunächst weh tut. Ja. Aber vielleicht ist es für sie auch eine Erleichterung, wenn du den ersten Schritt machst. Denn sie leidet ja hundertprozentig unter der Situation auch und traut sich nicht. Ich denke auch. Sie hat Angst, dich nicht zu verletzen, du hast Angst, sie zu verletzen. Mhm. Ja, ich denke, das trifft auf den Punkt. Mhm. Also ihr müsst was tun. Alles klar. Ich wünsche viel Glück. Ich finde es wohl gut, wenn du das schwarze Hemd trägst. Das steht dir gut. Oh, wie nett. Felix, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Schönes Wochenende. Ja, dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben. Jetzt sage ich euch unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema, ich habe mich gewehrt. Und ich möchte mit Leuten reden, die sich schon mal in ihrem Leben richtig zur Wehr gesetzt haben. Zum Beispiel gegen einen gewalttätigen Ehemann. Oder einen schlagenden Vater. Oder vielleicht gegen einen Stalker, gegen ungerechte Behandlung im Job. Oder vielleicht habt ihr euch auch gewehrt gegen eine falsche Behandlung im Krankenhaus, dass ihr euch nachträglich zur Wehr gesetzt habt. Oder vielleicht auch gegen einen Justizirrtum. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema, ich habe mich gewehrt, reden wollt nächste Woche, dann meldet euch doch bitte schon per Mail an unter domian@wdr.de. Ich habe mich gewehrt. Das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, nun machen wir weiter mit der Corinna und die ist 41. Guten Morgen, Corinna. Guten Morgen. Corinna, was ist dein Thema? Missbrauchsschutzbefohlener. Missbrauch von Schutzbefohlenen? Mach's mal konkreter. Meine Tochter ist jetzt seit Februar 15 und war zu dem Zeitpunkt noch 14 und ein Lehrer hatte ein sexuelles Verhältnis mit meinem Kind. Ein Lehrer? Ja. Wie hast du das erfahren? Rosenmontag war meine Tochter mit den Freundinnen feiern. Ist ja normal, denkt sich keiner was bei. Voriges Jahr? Nein, jetzt. Dieses Jahr. Mhm. Sollte dann, wie besprochen, um 7 zu Hause sein. Stattdessen kam Anruf, mein Kind hatte eine Alkoholvergiftung, 2,8 Promille, weil sie diesen Druck, wie wir im Nachhinein erfahren haben, nicht mehr standhalten konnte. 2,8 Promille? Ja, eine Stunde später wäre sie tot gewesen, hat man uns auch gesagt. Sie hat das ganz alleine mit sich ausgehandelt. Sie wollte das niemandem sagen, weil sie wusste, dass das nicht okay ist. Mhm. Zu mir konnte sie nicht kommen, weil sie wusste, dass ich dann Schritte einleiten würde, was ja auch normal ist. Ihrer besten Freundin hat sie es nicht gesagt, weil sie dachte, die hasst sie dann. Ja. Das Handy hat man uns dann mitgegeben und ich habe in dem Handy nach Anhaltspunkten gesucht, woher sie den Alkohol hat. Mhm. So, und da habe ich dann SMS gefunden, die ich eigentlich besser niemals hätte lesen wollen, wo ich im Nachhinein sage, gut, so, sonst hätten wir es nicht rausbekommen. Was stand in den SMS drin? Hardcore-Schiene. Sex? Ja. Von diesem Lehrer? Ja. Zu deiner Tochter, die 14, 15 war? Genau. Boah, das ist ja ein Schock. Ja, das ist ein Schock und ich weiß jetzt auch nicht, was da noch alles auf uns zukommt. Lass mich noch fragen, du hast dieses Handy gelesen, da lag deine Tochter noch im Krankenhaus. Nein, da war ich abends gar nicht mehr fähig für, das habe ich Dienstagmorgen gelesen. Ja. Weil ich abends so traurig war und fertig, dass mein Kind da liegt. Mhm. Gut, aber du hast sie dann bald daraufhin ansprechen können? Darauf ansprechen können? Ja, sie hat dann gesagt, nein, das ist der gar nicht. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, ich habe das recherchiert, das stimmt. Da hat sie nichts mehr zugesagt. Hat sie es denn dann bis heute richtig zugegeben? Sie ist in einer Kinderpsychiatrie im Moment seit 4 Wochen und ist heute zum ersten Mal zu Hause, darf auch bis Sonntag bleiben. Weißt du denn, was genau alles vorgefallen ist? Nein, nicht wirklich, nur anhand, was ich gelesen habe. Sie hat sich da mit den Therapeuten unterhalten, also hat sich jetzt endlich mal jemand geöffnet. Mhm. Ich spreche sie nicht darauf an, weil wenn sie möchte, kommt sie zu mir. Mhm. Weil ich denke mal, die hat im Moment genug Stress und muss überall antworten. Ja. Und deshalb lasse ich das jetzt erst. War das ein sehr enger Lehrer, also ein Klassenlehrer? Ja, nein, Klassenlehrer nicht. Der macht auch Sanitätsausbildungen in der Schule. Was macht der für eine Ausbildung? Sanitätsausbildung. Sanitätsausbildung. Mhm. Ja, und das hat sie da auch gemacht. Mhm. Er ist beim DRK, sie beim Jugendrotenkreuz und da war er auch ihre Führungsperson. Hast du diesen Mann angezeigt? Ja, natürlich. Anzeige läuft, Ermittlungen sind in... Boah, ich kann gar nicht richtig sprechen. Das glaube ich, das ist ja auch ein absoluter Schock. Bist du alleinerziehend? Ja, aber ich habe das Glück, den Papa immer an meiner Seite zu haben. Ah ja, also da ist Unterstützung an deiner Seite. Ja. Gibt es nur dieses eine Kind? Nein, wir haben 3. Ah ja. Ist sie die Kleinste? Die Jüngste und dann noch ein Mädel, ja. Ja. Hm. Weißt du schon irgendwie, wie dieser Täter der mutmaßliche Täter sich geäußert hat bei der Polizei? Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Oh. Und hat sich selber in die Psychiatrie einweisen lassen und macht jetzt auf Opfer und das Mädchen ist schuld, weil, ja. Das Mädchen ihn verführt hat, vermutlich. Ja, sagt er, stimmt nicht. Ah, ist das ekelhaft. Ich sag mal ganz ehrlich, selbst wenn sie sich nackt vor ihm geregelt hätte, er hat sie nicht anzufassen. Absolut. Natürlich. Wie alt ist er? 41. Weißt du, ob man bei dem Lehrer irgendwas gefunden hat? Es gab doch bestimmt dann eine Hausdurchsuchung oder... Hat man? Ganz viele Sachen. Ganz viele. Was weißt du? Bilder von anderen Mädchen. Auch Schülerinnen? Ob das jetzt Schülerinnen waren, weiß ich nicht wirklich genau. Das möchte ich jetzt auch nicht einfach behaupten, aber ich denke mal schon. Woher weißt du das, dass man das gefunden hat? Von der Kripo. Die haben es dir erzählt? Nein. Akteneinsicht, Anwalt. Ach so. Hm. Ja. Also ein Mann, der vielleicht schon sehr viel... Selber die Tochter von ihm ist ein Jahr jünger als meine, also da packe ich mir einen Kopf. Der Mann ist verheiratet und hat ein Kind? Ja. Du sagst, man hat Bilder gefunden von anderen Mädchen. Hat man auch Bilder von deiner Tochter gefunden? Nein, man hat ihr die nur vorgelegt, weil die Köpfe waren geschwärzt aus Datenschutzgründen, was verständlich ist. Mhm. Und hat sie dann gefragt, ob sie das wäre und da ist sie total ausgerastet und hat dann endlich mal bemerkt, dass es gar nicht um sie ging, sondern nur um seinen Spaß. Mhm. Ja, und wie gesagt, die Kleine war 14 und hatte das erste Mal mit so einem, Entschuldigung, pädophilen Schwein. Mhm. Wenn du jetzt so die Zeit zurückblätterst, so das letzte Jahr, ganz schlimm, weil ich mache mir Vorwürfe, ich habe es nicht gemerkt. Ja, ich frage dich gerade, gab es jetzt im Nachhinein irgendwelche Anzeichen, von denen du heute sagst, das hätte ein Anzeichen sein können? Ich hatte Ende letzten Jahres mal gefragt, weil sie sich sehr verändert hat. Sie ist immer sehr aufgeschlossen und lustig. Da habe ich sie einfach gefragt, ob sie vergewaltigt wurde. Und da war sie ganz erschrocken und hat gesagt, wie kommst du da drauf? Ich sage, weil du nicht mehr meine kleine Anni bist. Du bist einfach in dich gekehrt, traurig, weinst in deine Kissen. Irgendwas stimmt da nicht. Aber das ist ja schon völlig verrückt, dass du sie fragst, ob sie vergewaltigt wurde. Ja, weil die Anzeichen da waren. Ich kenne das. Und woher kennst du das? Von mir selber. Ah. Und deshalb dachte ich, da frage ich jetzt einfach, das kann man auch nicht schön umschreiben. Das muss man einfach so fragen. Ich hätte jetzt gedacht, das Mädel ist so in der Pubertät, dass sie vielleicht Liebeskummer hat oder so ja, etwas. Ja, gut. Pubertät, klar, aber das sind andere Sachen. Das ist dann wieder nicht ganz so krass, sag ich mal. Hast du es selbst als Kind auch erlebt? Nein, als Erwachsener schon. Dann hat sie das so weggewischt und hat gesagt, nein. Ja. Hast du es ihr dann... Da habe ich es dann bei belassen, weil ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Ich frage dann anderes Mal nochmal nach. Aber ich kam ja nicht mehr an sie ran. Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, denke ich, naja, wenn ich so einen Kerl an der Seite habe, dann muss ich auch auf meine Mama nicht hören. Weil wir waren immer wie beste Freundinnen. Das Schlimme ist ja auch, dass du nach wie vor ja im Nebel dich bewegst und nicht genau weißt, was da vorgefallen ist. Genau. Du hast diese Simse gelesen, die schon auf krasse Sachen hindeuten. Ja. Aber was genau alles war, weißt du nicht. Nee, ganz ehrlich möchte ich auch nicht, weil das reicht mir schon. Und das Schlimme ist, ich darf dem nichts tun und das stört mich am allermeisten. Du kannst nichts tun im Moment. Nein, ihm möchte ich am liebsten was tun. Nein, das darfst du natürlich nicht. Und das regt mich auf. Deine Tochter hat nicht viel gesagt. Nein. Hat sie denn vielleicht dennoch gesagt, dass sie kurzfristig in ihn verliebt war? Ja, sie war verliebt in ihn, klar. Naja, klar war das jetzt nicht so. Nein, aber sie war verliebt in ihn. Und dann hat er das brutal ausgenutzt. Ja, weil das ist so ein kumpelhafter Typ. Und ich denke mal, in dem Alter, wo sie war, die pubertieren, ist ja klar, die haben dann Stress mit Mama. Ich war auch mal 15, ich weiß noch irgendwie, wie das ist. Und dann kann man sich ja dahin schon sagen, ach komm, erzähl mir mal, bla bla bla. Ja. Und du kannst nichts machen, du kannst nichts gegen ihn unternehmen. Nein, und das regt mich total auf. Das ist ich sag mal, bei solchen Leuten müssten die Gesetze ruhen. Ist meine Meinung. Ja, das ist natürlich aus der Sicht einer betroffenen Mutter völlig verständlich, dass du das so sagst. Hört sich vielleicht gemein an, aber ist mir im Moment so. Ja. Jetzt ist er in der Psychiatrie und hat sich selbst einweisen lassen. Wie beurteilt das dein Rechtsanwalt, euer Rechtsanwalt? Taktik. Weil das ist doch besser wie U-Haft. Der ist in dieser Hinsicht noch nie vorher aufgefallen. Das wissen wir ja noch nicht, da wird ja noch ermittelt. Ja. Kennst du denn die Familie auch von ihm? Nein. Aber du weißt, dass ein... Ich weiß, sie ist auch Lehrerin, war auch immer sehr engagiert im GRK. Hast du denn mittlerweile mit den Freundinnen oder vielleicht der besten Freundin deiner Tochter mal gesprochen? Ja, hatte ich, aber sie wusste das wirklich auch nicht. Meine Tochter hat ihr das letzte Woche erzählt. Und was sagt die Freundin zu dem Fall? Die ist ja gleichaltrig vermutlich. Die war geschockt, die konnte das auch nicht fassen. Weil ich sag mal, meine Tochter, die leidet seit einem Jahr, also knapp einem Jahr an Essstörungen. Und wir hatten das dann über die Schiene laufen lassen, dass sie eingewiesen wurde, weil sie Essstörungen hat. Weil das nicht jeder so wissen musste. Und das hat dann auch erstmal jeder geglaubt. In der Schule. Und die Freundin, geht die auch auf diese Schule, wie deine Tochter? In einer Klasse. Einer Klasse. Hat die denn irgendwas über diesen Lehrer erzählt? Das hat niemand gemerkt, keiner. Nee, man hat es nicht gemerkt, aber was das so für ein Typ ist, wie der sich so gegeben hat. Ich kenne den ja, mein großer Sohn war ja auch 5 Jahre alt. Ach so, du kennst den persönlich schon länger. Sehr nett. Wie lange wird deine Tochter jetzt in der Psychiatrie bleiben müssen? Freitag entlassen nächste Woche. Wie wird das dann weitergehen? Sie hat dann so einen Coach an ihrer Seite, so einen Streetworker. Da kann sie sich dann 3-4 Mal die Woche mit treffen, mhm, weil das ist eine neutrale Person. Ja. Dann gibt es noch dieses Schattenlicht. Schattenlicht, was ist das? Ja, das ist so eine gemeinnützige Gesellschaft, also Einrichtung für Missbrauch. Ja. Auch für Mamas, da gehe ich auch hin. Mhm. Wird sie denn in diese Schule wieder gehen? Ja, sie will dahin. Und sie, ich befürworte das auch in dem Sinne, weil es ist ihr letztes Jahr. Mhm. Und sie möchte es probieren. Mhm. Das möchten wir ihr nicht versauen. Weil sie sagt, ich möchte mir nicht die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn. Ja. Es kann sein, dass ich es 5 Minuten ertrage, eine Stunde oder nach dem Tag sage, ich kann nicht. Ja. Aber die Chance soll sie haben. Und sie hat keine Sorge, dass sie sich da schämt vor den anderen? Nein, hat sie nicht, weil mittlerweile hat sie ihre Schuldgefühle abgelegt. Gott sei Dank, Gott sei Dank. War jemand der Meinung, sie ist schuld. Ja, das ist ja traurigerweise immer der Fall, oder ganz oft der Fall, mhm, bei solchen Dingen. Ja. Eine sehr schlimme Geschichte, Corinna. Ja. Schlimmer geht's nicht. Ja. Finde ich. Also, ich wünsche deiner Tochter von Herzen alles Gute. Ich wünsche dir viel Kraft. Ja, die brauchen wir. Ja, und ich möchte auch dir anbieten, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Dann ist ein bisschen mehr Zeit, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Okay. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.